Der optische Telegraph. Claude Chappe hat ein System entwickelt, mit dem man Buchstaben und Zahlen einfach übertragen konnte. Und das funktioniert so. Auf Türmen oder hohen Gebäuden standen Telegraphen. Ein Telegraph bestand aus einem Pfahl, an dem oben bewegliche Holzbretter befestigt waren. Die Stellung der Holzbretter zeigte an, welcher Buchstabe oder welche Zahl gemeint war. Es gab also ein eigenes Telegraphenalphabet. So konnte man auch ganze Sätze bilden. Im Abstand von einigen Kilometern stand der nächste Turm mit einem Telegraphen. Eine Person hat die Nachricht vom ersten Turm aufgenommen. Dann hat die Person die Nachricht mit ihrem Telegraphen weiter an den nächsten Telegraphen gegeben. Mit Fernrohren konnten sie die Zeichen erkennen.